Protokolle 5.4. Solange die Völker in den Herrschern den reinen Ausfluss des göttlichen Willens erblicken, unterwerfen sie sich ohne Murren dem Absolutismus. Aber von dem Tage an, wo wir ihnen den Gedanken ihrer eigenen Rechte einflößen, betrachten sie die Herrscher nur mehr als einfache Sterbliche. Das Gottesgnadentum stürzte von den Häuptern der Könige herab, und als wir den Völkern dann den Glauben an Gott genommen hatten, wurde die Herrschermacht auf die Straße geworfen. Sie wurden gleichsam zum öffentlichen Eigentum, dessen wir uns bemächtigten.